Nee, habe ich nicht gesehen. Ich gucke Frauen nicht immer auf die Brüste. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 131. Der Bock als besserer Gärtner? Bekanntermaßen ist Karneval nebst melancholisch-sentimentalem Geseier in Kölner Mundart so gar nicht mein Ding. Umso verwunderlicher ist deshalb euer reger Zuspruch in Sachen Kommentar des Lindlerer Karnevalzugs 2023 der letzten Konserve. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und wo wir gerade beim Gärtnern sind, meine Drachenpalme hat sich durch den Blumentopf gefressen. Nein, das ist kein Scherz. Ich hatte sie das letzte Mal vor 10 Jahren umgetopft. Es können auch 8 gewesen sein, was weiß ich. Sie war hässlich, gut 2 Meter hoch und hatte nur auf den letzten oberen 10 Zentimetern Blätter. Irgendwann fing sie an, oben im Kreis zu wachsen. Wahrscheinlich, weil ich in ihrer Gegenwart mal erwähnte, ich würde sie bis zur Decke wachsen lassen und dann auf 1 Meter Höhe absägen. Jeden Freitag gab ich ihr einen 3/4 Liter Wasser. Das war ihr wahrscheinlich zu wenig und deshalb wuchs sie nur so spärlich. Erschwerend hinzu kam der Mangel an geeigneter Düngung. Im Juni 2020 stand zufällig eine Flasche Flüssigdünger bei einem Arbeitskollegen herum. Er hatte gerade seine Büropflanzen gedüngt. Ich ergriff die Gelegenheit beim Schopfe und fragte ihn, ob er mir eine Dosis für meine Pflanze abtreten würde. So kam meine Pflanze zur ersten Düngung, was sie 1 Monat später mit einem Spross mitten im unbelaubten Stamm quittierte. Daraufhin erhöhte ich die freitägliche Wasserdosis auf 1 Liter. Seitdem wächst sie, verliert nur wenige Blätter und sieht recht stattlich aus. Seit einigen Wochen bekommt der tönerne Blumentopf Pusteln. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, doch jetzt brechen Wurzeln an einiger dieser Stellen durch. Das Material ist nur noch 1 bis 2 Millimeter dick, wie mir einige abgeplatzte Stücke zeigen. Dies nicht nur an der Seite, sondern auch am oberen Wulst. Es scheint, als hätten sich die Wurzeln vom Ton des Topfes ernährt. Ich muss die Pflanze daher umtopfen, bevor sie den Topf vollends sprengt, und damit sie künftig die Menge Wasser erhält, die sie braucht, habe ich mich für einen Kunststofftopf mit doppeltem Boden und Wasserstandsanzeiger entschieden. Da pflanzt man die Pflanze in einen Innentopf, der wiederum mit Abstandshaltern in einem Außentopf steht. Die Abstandshalter sind mit einem Granulat gefüllt und stehen im Wasserreservoir. So kann sich die Pflanze das notwendige Wasser aus dem Reservoir ziehen, ohne selbst im Wasser zu stehen. Ein Wasserstandsanzeiger zeigt fortwährend an, ob Wasser nachgefüllt werden muss und verhindert ein Überfüllen des Reservoirs, sofern man beim Nachfüllen darauf achtet. Dazu muss das Pflanzgefäß erst einmal da sein, denn es sollte Samstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr geliefert werden. So zumindest laut dem Zusteller. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr kam dann die Nachricht, man hätte uns leider nicht angetroffen und würde das Paket im Paketshop abgeben. Das war schlichtweg gelogen, denn wir waren zu Hause und niemand versuchte in den letzten 18 Stunden irgendwas zuzustellen. Auch fanden wir keine Hinweiskarte im Briefkasten. Dementsprechend angefressen machte ich meinem Ärger auf Twitter Luft. Prompt schrieb mich die Zentrale des Zustellers an und bat um Paketnummer und Postleitzahl per Direktnachricht. Ich sandte sie zu und erhielt daraufhin eine förmliche Entschuldigung mit dem Hinweis, dass die Angelegenheit an die zuständigen Kollegen weitergeleitet würde, um dem der Zusteller in eine Nachschulung angedeihen zu lassen. Ich lasse das mal so stehen, es ist zumindest eine nette Geste, nicht ignoriert zu werden. Und ja, obwohl ich weiß, wie schlecht die Rahmenbedingungen für ZustellerInnen gegebenenfalls in Subunternehmen und wie miserabel Arbeitszeit und Bezahlung teils sind, das ist kein Grund, einen Job nicht ordentlich zu machen. Darunter musste meine Pflanze jetzt leiden und einen weiteren Tag in ihrem maroden Lost Place Topf zubringen, denn das für Montag geplante Umtopfen verschob sich auf Dienstag. Dazwischen war allerdings noch der Sonntag und den verbrachten meine Holde und ich ob des schönen Wetters auf einer Cash-Tour. Doch hört selbst. Würde ich doch vorschlagen, machen wir so, wie es am besten passt. Sprich, der erste Cash, der jetzt hier ist, den nehmen wir auch direkt. Es ist ein Parkplatz. Und ich glaube, es sind die Glocken der Delling, die wir hören. Es ist Sonntag, der 26.02.2023. Wir befinden uns auf einem Parkplatz zwischen dem unter Bikern bekannten Landhaus Fuchs, was ungefähr 1000 Meter von hier weg ist, und dem Café-Restaurant in der Delling, in dem Ort Delling, wo auch jene Kirche ist, über die wir schon mal gesprochen haben, oder die wir schon mal besucht haben, wie auch immer. Ja, wir wollen heute eine kleine Geocache-Runde gehen. Die Sonne scheint, es ist noch ein bisschen dunstig, aber man hat hier einen ordentlichen Fernblick über die hügelige Landschaft. Wir stehen hier relativ weit oben. Ja, also vor uns breiten sich grüne Wiesen aus. Meine Holde geht in Richtung eines Caches. Ich bin fast überzeugt, dass wir diese Runde schon mal gegangen sind. Und ich mutmaße jetzt ganz einfach, dass meine Holde diese Runde nur noch nicht gelockt hat, weil ich bin mir sicher, ganz sicher, hier waren wir schon. Frau, ich bin mir sicher, wir haben die ganze Runde schon gemacht. Die hast du garantiert nur nicht gelockt, weil da müsstest du... Hast aber nur drei davon gelockt. Ich habe nur drei davon gelockt? Unglaublich. Naja, wir können jetzt ja mal schauen. Es windet ein wenig. Ich denke, das schlägt jetzt hier ordentlich ins Mikro rein. Wieso das jetzt plötzlich aufkommt, eben war es noch windstill. Keine Ahnung. Ich gelange an einen eingezäunten Fußfall, ein Wegkreuz. Davor sind eine Menge Krokusse und Maiglöckchen. Und hier steht auf dem Wegkreuz: Meide die Sünde, rette deine Seele zur Ehre Gottes und zur dankbaren Erinnerung an die Eheleute, ich tippe Johann Höller und Elis Scheuer, von Oberbersten aufgerichtet von ihren dankbaren Kindern 1803 und, tja, schwer lesbar, 93 möglicherweise, keine Ahnung. Ja, schön haben sie es hier. Hier liegen auch ein paar Motorradhandschuhe gefunden. Bitte? Foto gemacht? Schön. Das ist jetzt der Typ, der jetzt eben den einen Feldweg reingefahren ist, der fährt jetzt da den anderen. Ja, aber dass das jetzt hier so zieht, das ist auch so ein nervig. Das ist echt fies, ne? Ja, irgendjemand hat... Was ist das denn hier alles? Ist hier alles so ein Glitterzeug? Sag bloß, die sind hier mit dem Karnevalszug hergekommen und haben auch mit so einer Kanone dieses ganze Flitterzeug abgeschossen. Ist ja schlimm. Wie auch immer, wollte ich sagen, ach so, an dem Wegkreuz hat auch jemand seine Motorradhandschuhe verloren. Einer liegt davor, einer liegt dahinter. Ja. Ja, das trägt jetzt echt fies. Das ist sehr unangenehm. Wenn der Wind nicht wäre, wäre schön. Naja, was haben sie denn hier für ein Schild? Oh, mir tränen die Augen durch diesen kalten Wind. Das ist echt unangenehm. Wildruhezone. Liebe Spaziergänger, liebe Naturfreunde. Hier ist die Kinderstube von Reh, Schwein, Hase und anderen Wildtieren. Bitte leihen Sie Ihren Hund an und bleiben Sie auf diesem Waldweg, den Tieren zuliebe. Aha. Na gut. Das Ganze ist eine Knistereis. Das Ganze ist eine 4 Kilometer lange Runde. Sind 8 Caches, die... Wie heißen die? Step by Step. Aha, Step by Step. Hier in der Nähe von Hasbach. Könnte vielleicht ein Hinweis auf Haselgebüsch sein, weiß man nicht. Gab hier viele Abkürzungen oder umgangssprachliche Worte, die aus dem Altdeutschen herkommen zum Teil. Da gehe ich entweder später oder in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Ich habe da jetzt einiges drüber gelesen, weil ich für die nächste Nachhall aus ehemals Episode recherchiere. Und da gibt die Literatur einiges her. Boah, ist das kalt. zieh mir gleich eine Maske an, dann ist wenigstens mein Gesicht warm. Du weißt, wo wir hin müssen? Aha. Hier ist doch dieses, ist ein verranztes Haus. Da waren wir drin, da haben wir schon Fotos drin. Hä? Meine ich doch. Das ist doch die, da sind wir doch neulich vorne hergegangen. Nicht mehr am Baumstumpf, sondern unten am Zaunbrust. Das war der Rückweg, wir sind dann schon. Ja. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Das ist die komische Hütte mit dem komischen Klo. Ich habe ein Déjà-vu. Das sackt hier immer mehr ab, die Toilette. Sieht immer schlimmer aus. Doch. Also dir nicht, nee, aber ich habe es gesehen. So, Zaunpfosten hast du gesagt? Das ist der Kamin. Frau findet eine Dose, das ist ja schön. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein paar Tokens mitgenommen. Ein schwarzes Buch mit Bändel. Trag uns doch einfach ein, ist doch vollkommen egal. Schreib uns einfach ein. Ah, da kommt ein Fahrrad. Ich kann eben ein Foto machen. So. Aber es ist Vorsicht, Kopf. Mit den Nägeln, mit dem Ding da über dir. Das ist nicht, dass dich da verranzt. Neulich sind wir von da gekommen, ja. Ja, die Hütte ist vollkommen verranzt. Ich hatte da schon mal Fotos gemacht, seinerzeit. Hier sieht es schlimm aus. Jetzt fährt hier einer mit dem Auto. Da guck. Interessant, was hier wohl zu gucken gibt. Scheint ja viel los zu sein. Wo geht's hin? In diese Straße. Dann folgen wir mal dem Auto. Mal sehen, ob wir den gleich noch mal finden. Es ist ein blauer Passat mit einem Herrn mit Bart gefahren. Relativ langsam. Klar, die Straße ist natürlich hier sehr, aber was heißt die Straße? Es ist ein besserer Feldweg. Ziemlich matschig. Das nächste Döschen in 170 Metern. Viel Pferdescheiße auf dem Weg. Naja, sind wir da eigentlich vorbeigekommen, als wir über die Delling gegangen sind? Nein. Ich glaube ja. Nee. Wir sind dahergegangen und dann sind wir hierher zurück und wollten auf die Rücktour nach Ommerborn. Deswegen, das ist noch gar nicht so lange her. Aber du hattest doch Tests auf dem. Vielleicht waren die ja alle deaktiviert zu dem Zeitpunkt. Oder waren die drei, die du hattest? Was weiß ich. Ich glaube tatsächlich, das war die Delling-Tour gewesen. Da sind wir hierher zurück. Da bietet sich der Baum doch an. Der komische da. Den würde ich nehmen, aber. Zwilling, ja. Zwilling haben wir hier mehrere. Der hier, das ist ein richtiger Zwilling. Du hast ein Spoilerbild. Ja. Naja, weiß ich nicht. Da müsste ja ein Toter dahinter sein. Ein abgesägter. Und den sehe ich jetzt nicht. Einerseits. Aber ich denke, das ist der Schmale da. Ja, der ist das. Und da ist der Tote. Der Abgesägte, der im Hintergrund ist. Da muss das hier sein. Ja. Findest du was? Ja, siehst du. Kommt das nächste Auto. Das ist schon wieder der Typ, der hier eben durchgefahren ist. Warte mal einen Moment. Ja. Fährt hier die ganze Zeit durch die Gegend. GLX. Das ist jetzt. Der ist doch hier eben schon mal hergefahren. Das weiß ich nicht, aber war nicht auch, als wir mit der Delling hatten hier irgendwelche mit den Sägearbeiten, die immer irgendwie die Kettensäge nachgefüllt hatten? Keine Ahnung, aber irgendwas war da. Ah, eine Nalgenflasche. Das ist immer das Dümmste, was man machen kann. Das ist schon das zweite Mal, das war bei der einen. Eine viereckige Flasche zu nehmen mit einem runden Verschluss vorne und dann da ein Blatt reinzupappen, was sich, oder ein Block, der sich dann innen drin auffaltet, dass er nicht vernünftig rausfällt. Da könnte man natürlich einen Gummi drum machen oder irgendwas Vernünftiges, aber nein, das wird natürlich nicht getan. Frickelt ruhig da dran rum und es sieht dann möglichst scheiße aus. Ja, Geocaching vom Feinsten. Und die, die jetzt diesen Cache haben, die sind ja jetzt nur schon lang genug dabei. Eigentlich sollten sie es ja wissen. Nur manche lernen es nie. Ja, rein in den Dreck. Also du meinst die beiden hier mit dem... Mit der Pritsche, das ist die Versorgungseinheit. Die fahren jetzt hier zwischen den ganzen Holzfuzzis immer einmal rundrum, um festzustellen, wer jetzt gerade kein Kettenöl mehr hat. Und dem geben sie dann was nach, oder was? Das lag ja da neben dem Auto. Da. Ja, zumindest haben wir die jetzt das dritte Mal gesehen. Also eigentlich hätten sie einen ausgeben müssen. So ein bisschen als wären es Geocacher. Die haben zumindest von der üblichen Marke mit dem Laufvogel die Klamotten an. Aber das sah so aus, als wären das diese schwarzen, die auf der Rückseite bedruckt sind. Also da sind bestimmt Firmenbezeichnungen drauf. Die müssten mal aussteigen. Könnte man gucken. Ja, nu. Es könnte natürlich sein, es wird ja ohne Ende Holz gestohlen, ne? Dass die hier die Holzlager abfahren, die Kontrollen abfahren, um festzustellen, ob sich hier jemand bedient. Also wenn ich hier Holz für mehrere tausend Euro im Wald liegen hätte, würde ich dann vielleicht auch mal gucken. Vater haben sie ja damals vor 10 Jahren oder so ein paar Meter Holz geklaut. Und jetzt ist es halt noch schlimmer. Innerhalb der bewachsenen Zone, also da, wo die Bäume noch standen, waren die Wege matschig. Hier kommen wir raus auf die Freifläche und hier ist der Boden erneut gefroren. Steht denn da? Hier ist ein Eigentümer ärgerlich. Hier liegt ein Holzstapel und da hat jemand einen Zettel dran gepappt. Ich zitiere: Dieser Holzstapel wurde ohne meine Erlaubnis auf meinem Waldstück errichtet. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass er bis Ende Februar 23 wieder verschwindet und dieser Teil meines Waldstücks in seinen vorherigen Zustand versetzt wird. Ansonsten behalte ich mir eine Verwertung des Holzes für eigene Zwecke bzw. eine Anzeige vor. Der Eigentümer. Dann gibt es ja noch eine Telefonnummer drauf. Das ist ja witzig. Ja, so macht man das. Hier bei Hasbach. Gibt's ein Log, gibt's ein Foto? Oder ein Hint? Guck mal da. Ich. Lass mich mal kurz. Ah. Okay. Ja, da kommt jemand zu Fuß. Und Frau hat gerade einen Pettling gefunden. Leg ihn doch da oben rein, das ist doch da schön. Schöne Ablage. Sieht das nass aus, oder? Mhm. Okay, feucht ist es auch. Es ist feucht. Ja, eigentlich heißt es immer, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Aber offensichtlich ist es dieser hässliche Pettling auch. Morgen. Glaubst du? Ja, das ist der Einzige. Das scheint ja hier gerade. Das sieht so aus, ja. Wenn von der Geraden was abzweigt, dann ist es das. Wow, 3 Dosen bis jetzt. Eine Dose. Dieses viereckige Schraubding und ein Pettling. 2 Schraubdinge. 2? Ah ja, ganz zu Anfang, genau. Da war ich ja mit dem Kreuz beschäftigt. Da hast du ja schon den einen Pfund kassiert. Okay, also 4 bis jetzt. Tja, guck mal, wer da kommt. Das ist ja nicht zu glauben. Das Auto schon wieder. Ah, der fährt aber auch überall her. Meine Fresse. Bitte? Grüßen Sie, ja. Ah, der Geruch nach Diesel, aber gar nicht nach einem modernen Diesel, sondern nach einem alten Diesel. Das ist so ein bisschen wie damals im Wald, ja, als wir noch beim Bund waren, das war ja auch ähnlich kalt wie jetzt. Und da war dann auch der Geruch von den Bullis oder, naja, Bullis waren es nicht. Wir hatten ja diese Mercedes Unimux zum Teil mit Kastenaufbau und halt die großen, die 7,5 Tonner und die 5 Tonner. Ja. Ja, sind wir schon wieder am Cache, wa? Nächste Dose. Vielleicht fahren die ja hier cachen. Ich habe jetzt gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube Baden-Württemberg, die haben wohl, was die Grundsteuer angeht, recht eigenwillige Regelungen. Und da hatte jetzt jemand so ein Einfamilienhaus, aber ein Grundstück mit 2500 Quadratmetern dabei. Also eigentlich ein schönes Anwesen. Problem, es war in einem Bereich, wo die Grundstückspreise relativ hoch waren. Und für den ist mit dem neuen Bescheid die Grundsteuer ein wenig gestiegen. Eigentlich rede ich ja noch mit dir, aber... Grundsteuer gestiegen? Ja, von, Achtung, 400 und auf 14.000 Euro. Wenn ich mir überlege, ich müsste 14.000 Euro bezahlen an Grundsteuer, also hier scheint irgendeiner gewühlt zu haben. Ja, das könnte ja schon fast hier sein. Zunderschwamm. Nee, das sind diese komischen Pilze, die zum Teil auch am... Ja, aber wo soll denn der hier sein? Wie weit hast du es noch? Hier waren sechs. Auf dem Weg waren zwei. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Da vorne ist eine ganze Menge Zunderschwamm dran an dem Abgebrochenen da. Aber da kommt man halt schlecht hin. Muss der Baum sein? Meinst du? Ist aber von hier schwierig dran zu kommen. Ja, der Vorlogger hat eine Lokfreigabe vom Owner bekommen. Nachdem er sich versucht hat, zu dem Baum durchzuschlagen. Aha, also mal wieder diese Lokfreigaben, weil es nicht geht, ja. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme da dran und wenn das nicht klappt, so, also theoretisch bin ich da an dem Baum. Ich könnte jetzt noch versuchen, darüber zu gehen. In der Hoffnung, mich nicht auf die Fresse zu legen. Ich balanciere jetzt über einen Baumstamm. In der Hoffnung, hier dran zu kommen. Ich bin auch dran. Aber schön ist das nicht. Alles total vermockt. Und eine Menge Zunderschwamm, ja. Aber ich sehe hier nicht viel. Tja, also ich finde hier nichts. Es könnte oben drauf sein. Keine Ahnung, aber ich komme nicht auf die andere Seite rum. Und ich musste hier schon über diesen Baumstumpf klettern. Sieht nicht gut aus. Kommst du an der Seite dran? Also es könnte hier drin stecken, aber da komme ich nicht so ganz bei. Zieh mal hier vorne den weg, der scheint lose zu sein, der Ast. Ja, da vorne kannst du da reinsehen. Pass mit deinem Kopf auf, dass du dir jetzt nicht deine Jacke verreißt. Du musst runter unter Umständen. Weil über dir sind diese... Nee, das ist hier so ein scheiß nasses Teil. Das ist zum Kotzen. Ja, ich stehe drauf. Ich habe die Dose gefunden. Gib mir mal einen Handschuh bitte. Egal welchen. Schon. Nass. Ja, brauchst du hier den Handschuh auch? Oh. Ja, und ein TB, glaube ich, ne? Nimm mal den. Das ist nur so ein Anhänger von. Das ist ein TB. oder? Marvel Collection, Spider-Man, das ist von der von Schulranzen oder so. Okay. Dann brauchen wir das ja nicht. Ja. So. Ich möchte das den Kindergartenkindern spenden. Ja, das ist ja verranzt und rostet. Ja, da hat sich wohl einer nicht wirklich durchgeschlagen, ne? Nee. Der war aber auch gesundheitlich angeschlagen, hat er geschrieben. Ja, das heißt ja nichts. Also nur weil man gesundheitlich. Schön, ich kann manchen T5 auch nicht machen. Da könnte ich jetzt auch sagen. 21, der letzte richtige eingetragen. Da könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich habe mich gesundheitlich angeschlagen und deswegen kann ich nicht die ganzen T5 machen, aber ich lock sie trotzdem. Ich hätte gerne Lockerlaubnis. Also was ist denn das für ein Argument? Okay, mal gucken. 8, 22, 9, 22. Adama. Ah, den kennen wir ja auch. Adama 166. Das Büchlein ist da, aber man legt nichts wieder rein. Ja, klar. Oh, ich mal gleich versuchen, über deine Seite hier zu entkommen. So. Tja, Versuch macht klug. So. Was? Ein Schinken. Oh. Hier dein Handschuh. Oh Mann. Durchgeschlagen, überlebt. Ich hab ihn gerne durchgeschlagen. Ja, was für Weicheier. Ja, aber das ist ja kein Argument. Ich glaube, haben wir den mal deswegen gelassen, weil er im Sommer. Ja, im Sommer war hier garantiert alles total. Weil das war ja doch recht warm, als wir hier waren. Ja. Und da lag hier auch noch mehr Holz. Ich glaube, hier war auf dieser Seite war hier alles zugelegen und wir haben hier geguckt und haben das nicht gefunden. Genau. Das war das, mit Sicherheit. Naja, irgendwas ist immer. Moin. Ja, ich dachte, ich kann ganz schön abknicken und das schöne Obergärtchen. Die habe ich auch gelockt. Ja. Boah, ich habe kalte Füße. Echt? Ne? Nee, die Zehen frieren. Das ist. Ja, weißt du, was ich hab? Ich nehme mal meine Schuhe an. Die gehen auf unten. Ah. Auf beiden Seiten. Ja, genau das habe ich bei meinen auch. Also nicht bei denen hier. Noch nicht. habe ich letztens gesehen. Ne, meine Halbschuhe, die sterben auch. Ja, die wolltest du ja wegtun, da hast du dir ja neu gekauft. Aber meine Halbschuhe, die sind mir noch zu gut, die neuen. Weil die sind ja ist ja auch in Ordnung. Aber. Ich hätte mir auch noch hohe neue kaufen müssen. Aber nicht. Deswegen habe ich Glück gehabt auf der Wiese. Weißt du, habe ich noch groß gefühlt. Wenn da jemand mir die Schuhe schön sauber macht und ich da viel wasserdicht bin. Von unten habe ich nichts mehr. Ja, da löst sich auch nur der Oberkunststoff von dem Dämpfungskunststoff ab. Ich bin richtig durch auf einer Seite. Da ist, ja, aber das ist der Dämpfungskunststoff. Der ist auch noch ein bisschen dick. Also das läuft da jetzt nicht rein. Das ist ja alles abgeholzt. Sind wir wieder da? Nächste Dose? Ja, dann kann es ja nicht so weit sein. Nehmen wir den. Ich würde den nehmen. Der hat so Pfahlwurzeln und. Au. Der sieht so aus, als könnte er einen Cache beherbergen. Ja, das sieht gut aus. Ah, ist doch das Näschen wieder ordentlich. Ja, die haben ja mit drei verschiedenen Geräten Koordinaten, wie ich das gelesen habe, ja geprüft und gemacht und getan. Aber ja, was auch immer das für Geräte waren. Ich denke mal, mit einem Baumstumpf, einem Tannenzapfen und einem Hundehalsband. Oder mit einer Google Maps Karte. Einfach mal so anklicken und dann, das wird sein. Ja, ja, genau. Wird ja auch immer gern gemacht. 10.12.2. Ja. Ja, der dicke alte Mann, der hetzt wieder über andere Kescher, kenne ich schon. Werden sie alle wieder maulen, ist mir aber egal, weil es ist traurig genug, dass das alles nicht mehr so funktioniert. Demnächst kommt wahrscheinlich das Argument, ja, die Russen haben mit Sicherheit ihr GLONASS-System jetzt künstlich verzerrt. Und wenn jetzt die Koordinaten verrechnet werden mit Galileo und GPS und GLONASS, dann kommt was anderes raus wegen der Verzerrung von den Russen. Aus militärischen Gründen. Garantiert, irgendwie so. Aber der Musk, meine ich heute irgendwo gelesen zu haben, der Musk will ja nicht, dass man sein Starlink-System dafür verwendet, oder die Ukrainer sollen es nicht verwenden können, um damit Drohnen zu steuern. Ukraine? Ja, irgendwie so. Ja gut, der hat ja für die Ukraine, ich glaube, Starlink freigeschaltet, ne? Also kostenfrei geschaltet. Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine, da auch irgendwo was gelesen zu haben. Das sind ja alles nur Halbwahrheiten. Ich meine, wer diesen Podcast kennt, weiß, das sind alles hier nur Dinge. Also selbst recherchieren ist da angesagt, weil ich weiß vielleicht gar nichts. Ich mutmaße viel und kann mich manchmal auch sehr schlecht erinnern. Von dem Cousin einer Bekannten, dessen Patentante mit irgendwie mal... Das brauchst du gar nicht. Das war im Internet. Hallo. Ja, eben. Also Informationen aus dem Internet. Vielleicht stand sogar Tagesschau drauf. Ich weiß es nicht. Oder DLF. Postillion? Nee, Postillion nicht. Aber, naja. Wow. 2 Kilometer in 50 Minuten. Da kannst du mal sehen. Die schlechteste Laufzeit, die war durch den Hart. Nein, da habe ich nicht auf Laufen gestellt. Es geht ums Laufen, nie ums Spazieren gehen. Meine Laufzeit, die ich einstelle. Du hast auf Laufen gestellt? Ja, ich habe doch am Wochenende einen 5-Kilometer-Lauf. Habe ich dir doch gesagt, ich werde doch fuschen und das auf Laufen stellen. Das mit dem Fuschen ist aber jetzt hier auf Aufnahme. Egal. Das interessiert die Garmin-App nicht. Ach so. Ich will nur mein virtuelles Abziehbildchen für die Garmin-App kriegen. Ach so. Ich veräppel die Garmin-App. Du veräppelst die Garmin-App. So sieht's aus. Guck mal, da unten, da sind das Sauerbraten auf der Wiese, die veräppeln auch, aber die Wiese. Und die veräppeln nicht, die pferdäppeln die Wiese. Das ist ein Wortspiel, meine Liebe. 40 Meter, jetzt kommt da unten auch noch ein Trecker rund, wa? Nee, der fährt unten quer. Wenn der jetzt hier noch den Weg hochkäme, dann hätte ich ja einen Kaffee auf. Dann gehe ich hier auf diese eingezäunte Bank. Es gibt ja hier eine Bank, noch eine Bank, eine eingezäunte Bank. Hier ist ja eine Verbankung, aber hallo? Ja? Echt? Knaller. Ja, 2 Holzbänke auf Betonfüßen und eine Plastebank auf Betonfüßen. Ja, wer war denn da? Wer war denn da? Ja, wer war denn da? Ja, wer war denn da? Ja, wer war denn da? Ja, guck mal, wer da war. Nee. Ja, doch. Vom Rosenkavalier? Ja. Das ist ja unglaublich. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass der überhaupt noch casht. Das ist schön. Ja. Der Rosenkavalier. War auch gar nicht so lange her. Ja, guck mal. Und er verteilt immer noch die Rosen, die seine Holde bastelt. Das finde ich auch klasse. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ah, es windet jetzt auf einmal. Ich glaube, er hat uns gehört. Wir müssen 2 Fotos machen. Wegen dem Rosenkavalier? Ja, ich kann es nicht umklappen. Haben wir mal glatt. Ja, schön. Leider, das muss ich jetzt anprangern mit einem Stempel über mehrere Felder. Das ist auch bei einem neuen Logbuch nicht egal. Das ist halt so ein kleines Ding. Ich lasse mir doch nicht nachsagen, nur weil ich Leute kenne, gucke ich großmütig drüber weg. Das habe ich ja gesagt. Ja, aber du hast wir gesagt. Es sei denn, du redest von dir in der Mehrzahl, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du bist ja wohl nicht schwanger. Ich habe immer einen neben mir laufen. Ah, okay. Das erklärt's. Na gut. Was du besser versteckst gerade. Mein Problem ist dieser Gürtel. Ich habe ja hier einen. Nee, ich habe ja einen Gürtel von einem namhaften Hersteller mit Klemmverschluss. Also nicht mit Löchern für die Schnalle, sondern mit Klemmverschluss. Das ist schön. Den kann man optimal einstellen, millimetergenau auf den Körperumfang. Blöd nur, mit der Zeit, wenn er immer wieder an derselben Stelle geklemmt wird oder im selben Bereich und man immer dicker wird und der Wanst dann über diese Kante schabt, also ne, immer wieder drückt, dann hat man das Problem, dass der Stoff, auf dem die Schnalle hakt, dünner wird. Und dann schabt er immer mehr und dann wird er immer dünner. Und das hat dann den Effekt, wenn ich mich zweimal gebückt habe, ist er so lose, dass mir die Hose rutscht. Das ist doof. Ja, aber man kann die Dinger auch so nicht nachkaufen. Also einfach den Stoff. Ich könnte den ja jetzt rumdrehen. Das heißt also, die abgeschabte Seite an die Schnalle montieren und die unabgeschabte Seite durch die Schnalle führen. Das wäre natürlich ideal. Wir gehen jetzt den Berg runter und müssen nachher den Berg wieder rauf. Ist ja bitter. Sind wir schon mal hochgegangen? Ja, auf jeden Fall könnte ich machen, aber da ja das Ende mit so einer schönen, ja, mit so einer Metallkrampe aufgehübscht ist, müsste ich die Metallkrampe abmachen und die kriege ich nicht so schön auf die andere Seite drauf. Ja, aber besser als ein rutschender Gürtel, ne? Ich meine, egal wie man es macht. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt keinen anderen Gürtel hätte. Also ich habe von denen noch ein paar mehr. Nur, ja, man ist ja manchmal geizig, ne? Außerdem, ich müsste ja eigentlich nur ungefähr 10 Kilo abnehmen, dann wäre ich mit der Klemmung der Gürtelschnalle wieder außerhalb des Bereichs, der jetzt so abgeschabt ist. Dann würde der zwar auf der anderen Seite rausgucken und ein bisschen hässlich aussehen, aber das lockert halt das Gesamtbild ein wenig auf. Aber der Gürtel würde nicht mehr durchrutschen. Das ist wie mit dieser Jacke. Die ist auch kaputt, aber ich kann mich nicht von ihr trennen. Schau mal, die wachsen. Das sind Weidenkätzchen, ne? Hier diese Weide am Bach. Ist das schön. Ja, das ist ja nun mal wirklich schön. Mann, Mann, Mann. Die Weide am Bach. Das erklärt jetzt auch den Heuschnupfen oder den Weidenschnupfen, weil wenn die Weiden und die Birken und die Haseln langsam blühen, dann geht's los. Das war eine andere Runde, weil da oben ist doch dieses eingekreiste Wegkreuz da mit dieser Mariengrotte und diesem Geschnick. Das war noch eine andere Geschichte. Hier sind wir nämlich auch mal hoch. Und das schöne Oberbergische kannst du hier kreuzen. Ja. Aber wir sind in 100 Metern, ist die Dose. Aha. Ja, die da oben hatten wir nämlich schon mal mitgenommen. Und da sind wir aber... Wir sind von da aber gerade irgendwie... Wir sind einmal kurz abgebogen und dann aber weiter geradeaus hoch. Ja. Das war aber eine andere Runde, dass wir hierher sind. Das war nicht die Delling-Tour. Deswegen sind wir nur an ein paar vorbeigekommen. Deswegen hier diese schöne Oberbergische. Ja. Haben wir gemacht. Ich weiß. Die habe ich ja, wie gesagt, auch gelockt währenddessen. Und warum du so ein paar Step-by-Step hast und ich nicht, weil... Ja, die haben wir wahrscheinlich auf der Delling-Tour mitgenommen. War das nicht, wenn da als wir da oben geparkt hatten, wo ich mit dem schönen Oberbergischen... Also Delling haben wir ja in Ommerborn geparkt. Ja. Nee, Delling haben wir von... Ober... Und links kommst du von hier. Nee. Jetzt in Ommerborn losgelaufen. Sag ich ja, haben wir in Ommerborn geparkt. Weil hier war doch da hinten noch diese eine Dose, wo dann diese Oma mit dem Kind und einer saß dann da auf der Bank. Boah, bin ich außer Atem. Jo. Weißt du denn noch wo? Nee, ich habe keine Ahnung. Mann, sie klebt hier auf. Da guck. Fast direkt am Weg, Boden, nee, Grenz. Also hier ist ein Grenzstein. Zwischen Baum und Grenzstein. Ah, ja, dann da. Von unten kommen Leute. Eil sie sich. Du trittst gerade in die Blümchen hinter dir. Das ist nicht schön. Es werden nämlich alles Osterglocken, so wie ich das sehe, da hinter dir. Da, die gelben werden Osterglocken, ja. Aber da standst du ja quasi fast drin. Nee, das sind Krokanten. Osterglocken. Das sind Osterglocken. 3, 2, 1. Sichtlinie. Wieder ein Schinken. Toll, ich krieg mit Sicherheit nichts. Schinken. Schinken? Ach. Wie du schon gefunden hast. Das ist doch jetzt erst neu. Nee, irgendwas mit Labyrinth geht bis April. Ja, aber was habe ich denn, seitdem es das Labyrinth gibt, schon gesucht? Ja, du hast null. Doch, läuft das nicht über ein Jahr. Nee. Nein. Ich habe das Labyrinth in Dingens gesucht. Echt? Im Urlaub, ja. Das ist ja jetzt was Neues. Das ist jetzt dieser Dungeon, oder nicht? Ich habe doch auch keine Ahnung. Die haben doch dauernd was Neues. Ich habe einen Schinken, freue ich mich jetzt. Kriege ich ein Stück ab? Lachsü, natürlich. Ich habe erst zwei. Wir könnten uns noch einmal. Wir teilen uns beide. Lecker. Schinken. Können wir noch Brötchen gleich aufnehmen? Das ist supi. Ich habe nur kein Geld mit. Das hätte ich. Gut. Ja, ein Stück gehen. Du kannst ja dann runterlaufen bis zur Delling und ich fahre hinter dir her. Hier war diese Bank. Meine ich doch, hier war was. Tja, der oder der. Hier sind ja mehrere Bäume, lass erstmal die Wanderer vorbei. Ja. Um hier nicht mehr als unnötig aufzufallen, unten am Baum. Sollte die Bank gerade bei schönem Wetter besetzt sein, fallt nicht unnötig auf und geht weiter. Dafür erhaltet ihr die Lokfreigabe. Hauptsache, kommt nicht wieder weg. Dafür erhaltet ihr die Lokfreigabe. Scheiße ist. Dafür erhaltet ihr deswegen denke ich da unten, wo die Dings ist. Jo. Das könnte sein. Könnte so sein. Hallo. Aber das, nee. Da denke ich, müsste man mal alleine schon wegen diesem Logfreigabe-Geschwurbel einen ganz dezenten Neat Archive loggen. Und das werde ich auch tun. Logge ich nach Log mit TJ vom 30.12. Also ich habe den schon, Norbert. Ja. Dann hast du den auch. So, und jetzt müssen wir in die Richtung oder in die Richtung? Weil damals sind wir wohl in die Richtung gegangen. Oder sagen wir mal so, ich kann das Auto sehen. Na, mach, was du magst. Wenn du noch die Schritte brauchst, dann gehen wir hierher. Sind wir denn jetzt durch? Ja, wir sind durch. Also wir gehen dann hier hin. Nein, ich meine von jetzt kommt keine Dose mehr, oder was? Keine Dose. Die eine okay. Weggeschickt, doch nicht drauf mal gucken. Das war das letzte schlecht, die 6. Ja. Nee, die 5. Ist ja egal. Eine hat nicht genommen, die anderen hätte ich. Na gut. Das habe ich geschrieben, zusammen mit ihrem 30.12. Man muss es nicht schreiben, dass es weg ist. Ich will aber auch keine Lokfreigabe. Aber die ist weg. Ist mir aber persönlich egal, ne? Also ich werde jetzt da ein passendes Log schreiben. Weil auch wenn ich den schon gefunden habe, aber ich komme jetzt da vorbei und es ändert sich ja nichts. Wenn die Stelle halt zu scheiße ist für eine Dose, dann darf da halt keine hin, ne, wenn sie immer wegkommt. Aber dieses Logfreigabe-Gewichse, nein. Und ich meine, gerade er, ne? Er weiß es doch. Also... Wie oft habe ich dem das schon erklärt? Schlecht, als wir die Runde gemacht haben mit dem Hund. Ich weiß nicht mehr. Also, auf jeden Fall, der Parkplatz ist voll. Ja? Ja. Gut, dass wir so früh waren. Wir waren schon lange nicht mehr so früh. Wir waren doch um 6 aufstehen. Ja. Ich meine, wenn du deinem Körper was Gutes tun willst, solltest du ja ohnehin immer zur selben Zeit aufstehen und ins Bett gehen. Heißt dann, dass ich jeden Morgen um 4 Uhr aufstehe? Ja. Und ich rein es echt essenstechnisch nicht schaffen. War lustig. Klar kannst du dein Holz in meinen Wald schmeißen, aber wenn du es nicht bis dann dran wegholst, dann hol ich es mir eben. Will der da sein im Parken oder? Nö. Ja, du kannst ja nun nicht einfach im Wald machen, was du willst, ne? Da, wo dir nichts gehört. Hier hängt gar kein Schild dran. Vielleicht umlagern. Aber vielleicht hat er sich da hinten schon was geholt. Also. Oder so. Ja, leider schafft man es kaum, solche Sachen noch ohne irgendein Flugzeug im Hintergrund aufzunehmen. Ne? Irgendein Lärm ist immer. Das ist so bedauerlich. Nee, jetzt kommt schon der nächste Flieger. Es ist so zum Kotzen. Die sind gravierend aufgefallen, aber als man mal die Ruhe hatte im Lockdown, ne? Ja. Merkt man doch. Nee, du schaffst es quasi nirgendwo auf der Welt, dich wirklich in Ruhe mal in der Natur zu setzen und nur Natur zu hören. Also selbst da, wo es keine Autos gibt und sonst was, irgendeinen scheiß Flieger hast du immer. Ja, unter Wasser, da ist, da kann man Natur mal hören. Das ist. Und zack, nächster Flieger. Ja, der jobbt immer. Wenn wir sagen sollten, ist ja nur verdammt. Na ja, gut, du bist auch immer noch abstinent und Januar ist auch vorbei. Ich habe auch schon mal im März angefangen, ich hab's geschafft. Ja. Hallo. Hallo. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich gucke Frauen nicht immer auf die Brüste. Gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Zum Glück hast du das gesagt. Ja. Ich habe ja auch hingeguckt. Ich werde es nicht schaffen. 5 Kilometer. Wieso, wir können auch zu Delling gehen. Im Moment wäre es doch super, wenn wir am Parkplatz vorbeigehen und keinen Parkplatz räumen. Genau, und da steht einer und wartet. Genau, weil dann, ja, da ist richtig was los. Ja, gut, dass ich mal Scheiße geparkt habe. Dann regen sich furchtbar auf. Geht ein Stück weiter, links oder rechts, schon wieder besser. Und einer steht ja neben dir. Also, da ist ja echt was los, ne? Ja. Ich geh gar nicht. Ja, und wenn sie da auf dem Weg stehen und labern, das könnten sie auch zu Hause machen können. Ja, wahrscheinlich müssen sie da dann die Hundekacke wegmachen. Moin. Moin. Hier müssen die das ja nicht. Ne? Rechtlich schon. Das ist die Sache mit Pflege und Richter. Ja, so ist das immer. Jetzt wäre er fast über den Dackel gefallen. Guck mal, und die gehen sogar alle in dieselbe Richtung, wo ja. Stehen bleiben müsste. Ja, was weiß ich. Tuberkulose. Irgendwie so. 9, 6, 5 immerhin. Ja, 2000 Schritte und 500 Liter. Fehlen dir noch? Ja. Da oben gehen auch Leute. Über den Kamm. Jetzt die Sonne kommt, oder was? Ja. Da wird das Gesicht, die Wangen. Sonnenbrillenvergeltung, die schöne neue, die ich geschenkt gekriegt habe. Ah, die. Okay. Ist ja gut, dass du so geparkt hast. Da konnte der Tesla weit weg von dir parken. Ja. Wenn der jetzt brennt, dann fackelt er nicht dein Auto ab. Das ist. Der Wind kommt aus der richtigen Richtung, das ist okay. Ja, der Fliegenkopf ist der. Ich muss nicht darüber parken. Da passt noch einer dazwischen. Das ist ja quasi die Ausfahrt. Ja, unproblematisch. Gehen wir jetzt hier da über oder willst du Richtung Delling gehen? Egal. Da geht es jetzt gleich doof einen Berg runter, da sieht man nicht viel. Wenn es dann richtig doof einen Berg runter geht, dann 25 Minuten. Wir müssen ja nicht 1000 Schritte hin und 1000 zurück. Wir gehen einfach ein Stück Dann gehen wir wieder zurück. Sag einfach, wenn du dein Ding da hast. Oh, guck mal, ein alter Golf und ein alter Mercedes. Schick. Hallo. Hallo. Ein Surfbrett. Was für ein Schild. Ja, das werden wir jetzt mal lesen, was das für ein Schild ist. Okay. Aber diese Freitreppe ist ja lustig. Der Mensch in der Welt. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber also soll es unter euch nicht sein. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch will, der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Markus 10, 42 bis 44. Dellinger Reformationsweg. Und so, so. Das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ist das da jetzt Privatgrund oder ist das ein Feld oder ein Waldweg? Guck mal, Möhren. Hier hängen Möhren am Zaun. Da ist ein Esel. Guck mal, da oben sitzt eine Katze auf dem Baum. Ah. Ich glaube wohl, ich komme da nicht hin. Mami wie Tackleberry. Officer, Officer, meine Katze ist auf dem Baum. Kein Problem. Tackleberry. Neues Schild. Bildung. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Psalm 119,18. Dellinger Reformationsweg. Ah, jetzt ja. Und was? Hier diesen Weg hoch und dann kommen wir wieder zu dem Häuschen und können dann wieder zum... Dann sind wir da oben das Ding heute 87 Mal gegangen. Ja. Das macht mich ja fertig. Schön hier. Hier waren wir schon öfter. Heute. Eine Menge Leute. Zizzle. Tesla ist weg. Nicht abgebrannt. Weg. Unfassbar. Ja, wahrscheinlich darfst du ihn nicht so lange im Kalten stehen lassen. Das ist schlecht fürs Akku. Irgendwas hat beidseitig dein Auto beschissen. Das muss hier passiert sein. Das ist derselbe Schiss wie auf der Windschutzscheibe und der war eben nicht da, als du geparkt hast. Nach einem Besuch im Paketshop erhielt ich Montag endlich das Pflanzgefäß und dem Umtopfen des Drachenbaums sollte nichts mehr im Wege stehen. Eigentlich. Uneigentlich war es aber schon dunkel und da geht man abends im Oberbergischen besser nicht mehr raus. Zumindest nicht alleine und ohne Licht. Denn Mäuse, Marder, Füchse, Waschbären, Dachse, Wildschweine, Wölfe und Zigarettenautomatensprenger treiben allüberall ihr Unwesen. Ja. Ihr habt richtig gehört. Zigarettenautomatensprenger in. Derartige Vorfälle häufen sich laut Meldungen der Polizei Oberberg im Presseportal. Einen der Automaten sahen wir übrigens auf der Fahrt zur Cash-Runde in Linde, beziehungsweise dessen Rückenteil, das momentan aus der Rückwand nebst aufgeblähten Seitenflanken besteht. Zigaretten. Tabakgefüllte Papierhülsen in Pappschachteln. Das Automatenfragment sieht so aus, als hätte es im Automaten einen gehörigen Überdruck gegeben. Es wirkt nicht, als hätte jemand das Schloss des Automaten gesprengt, sondern vielmehr, als hätte man Gas eingeleitet und dieses zur Explosion gebracht. Eine absurde Vorstellung, denn man muss schließlich einen Überdruck aufbauen, was bei einem fest umbauten Raum kein Problem ist, aber so ein Automat ist mit eben diesen Zigaretten gefüllt. Die sind ja nicht kompakt. Die werden bei einer Explosion doch auch zusammengedrückt und kompensieren dadurch zumindest in meiner Vorstellung einen Teil des Drucks. Wären die Schachtel nicht in Zellophan verpackt, könnte das Gas sogar in die Zigaretten eindringen und diese zerfetzen und ankokeln. Aber in der Realität ist das wohl anders, denn sonst würde das ja niemand machen. Mich würde dennoch interessieren, ob das Zeug dann noch verkaufsfähig ist oder ob sich das nur für den Eigenbedarf lohnt. Geldautomatensprengern wird im Ausland die Suppe versalzen, indem dort Farbbeutel in den Automaten verbaut werden, die bei einer Sprengung platzen und das Geld unbrauchbar machen. Warum das hier in Deutschland nicht praktiziert wird, ist mir übrigens aufgrund der fortwährenden Vorfälle ein Rätsel. Analog könnten dann die Zigarettenautomatenaufsteller demnächst Stinkstofffiolen in den Automaten verbauen, die bei einer Explosion platzen und die Zigaretten ungenießbar machen. Ach, der typische Stinkbombengeruch. SchülerInnen aus den 60er, 70er Jahren erinnern sich. Wer hat die kleinen Schwefelwasserstoffglasfläschchen nicht mit Teser unter Lehrerstuhlbeinen drapiert und musste dann trotz des Gestanks in der Klasse bleiben? Und kriegte nach der Stunde richtig Ärger mit den Mitschülern, die ebenfalls in dem Gestank ausharren mussten, weil mitgefangen, mitgehangen. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Zumal viele Landkinder Landluft gewohnt waren. Heutzutage sind Stinkbomben auf Schwefelwasserstoff, Ammonium, Sulfid und oder Buttersäurebasis in Deutschland und teils in der EU verboten. So schreibt zum Beispiel die Bedarfsgegenstände-Verordnung Anlage 1 zu § 3, Stoffe, die bei dem Herstellen oder Behandeln von bestimmten Bedarfsgegenständen nicht verwendet werden dürfen, laufende Nummer 2, Stinkbomben, Ammoniumsulfid und Ammoniumhydrogensulfid, Ammoniumpolysulfide. In dem Zusammenhang darf man Buttersäure nicht zum Vergrämen von Nagern wie Wühlmäusen oder Maulwürfen verwenden, weil sie nicht als Biozid zugelassen ist. Aber ich schwiff ab. Vom Hölzchen aufs Stöckchen, womit wir wieder bei meiner Pflanze wären. So musste ich mit dem Abfüllen der Blumenerde bis Dienstag warten und deshalb lege ich den Umtopftermin auf den morgigen Mittwoch fest. Wie es meiner Pflanze und mir dabei ergangen sein wird, erzähle ich euch allerdings erst in der nächsten Konserve. Denn auf diese Konserve kommt heute schon der Deckel drauf, wenngleich die Etikettierung erst am Donnerstag erfolgen wird. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 131 vom 2.3.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.